Wie fange ich das am besten an? Ja, ich habe vor ja, schon ganz schön langer Zeit, Ende 2006, Anfang 2007 irgendwann, meinen ersten Podcast aufgenommen. Beziehungsweise so Ende 2006 bin ich darauf gestoßen, dass es die ersten Podcasts gab. Gab es halt auch noch etwas früher, aber das war so die Zeit, wo es langsam bekannter wurde. Aber noch so unbekannt war, dass wenn ich irgendeinem sagte, Mensch, da gibt es einen guten Podcast, ich erstmal mit großen Augen angeschaut wurde. Dann habe ich mir einen Meizu M6 gekauft. Ein kleiner MP3-Player damals. Ach, so ein süßes kleines Ding. Mit einer sehr bescheidenen Aufnahmeleistung. Aber eben lange Akkuhaltedauer und man konnte halt überhaupt damit aufnehmen, was damals noch gar nicht so selbstverständlich war. Dann habe ich auch ein paar Folgen gemacht. Das ging damals um mein Hobby, das Geocachen. Heute kann man darüber sprechen. Heute ist das schon mehr oder weniger Mainstream. Damals war das einfach noch ziemlich im Verborgenen. Es gab nicht so viele Cacher. Und ja, es gab halt einfach keinen Podcast. Und das stank mir. Und ich dachte mir, ja, scheißegal, man kann es nicht immer noch meckern. Dann machst du halt selber einen. Wirklich überzeugt war ich davon nicht. Das heißt, ich liebte Podcasts wirklich, weil sie mir genau das lieferten, was ich vorher immer vermisst habe. Nämlich mal Berichte und Dokumentationen, die mich wirklich interessieren, die ich hören kann, wann ich will und in denen keine Werbung vorkommt. Das hat das Radio damals schon nicht mehr geboten. Ja, dann habe ich davon, ich weiß es nicht, ein paar aufgenommen, drei, vier Stück vielleicht, vielleicht auch noch ein paar mehr, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe nicht mal mehr die Originale, leider. Leider, das tut mir wirklich selber leid. Und ja, die Hörerzahlen waren okay. Und als der erste dann aber nach 3 Monaten so in etwa anfing, auch einen Podcast aufzumachen, auch zu dem Hobby, zwar ein anderes Format, aber auch zu dem Hobby, habe ich sofort aufgehört, weil ich sagte, okay, der kann das besser, dann unterstütze ich den lieber. Dann fingen die Gassi-Pods auch noch an, die ersten Folgen mal so übers Geocachen zu bringen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, da sind Leute, die haben da Spaß dran, dann lass die mal machen und ich unterstütze lieber. Ja, dann kam lange, lange nichts. Ich habe dann 3 Jahre lang Filme gemacht von diesem Geocachen, also draußen Filme aufgezeichnet, ein bisschen dazu gequatscht und dieses Gequatsche kam wohl so gut an, dass ich wirklich eine Menge, Menge Abonnenten auf YouTube hatte. Das hat auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, war aber auch sehr, sehr aufwendig, dachte ich zu der Zeit zumindest. Denn man musste die Kamera halt immer mitschleppen und wenn man die Kamera hat, dann kann man nicht gleichzeitig was anderes machen und ja, war nicht so einfach. War aber sehr erfolgreich eigentlich und hat echt viel Spaß gemacht. Aber irgendwann, ja, nach 3 Jahren wiederholen sich die Sätze dann auch und dann gab es noch so ein paar andere Geschichten, die in dem Hobby schwierig wurden, so dass ich dann auch den Kanal komplett gelöscht habe. Das war auch nicht irgendwie eine Überreaktion oder beleidigt sein, sondern oh, es war einfach eine Zeit aufzuhören. Es war besser, manche Sachen nicht mehr zu zeigen, weil sie halt nicht so ganz im Rahmen des Erlaubten waren. Und es war einfach Zeit aufzuhören. Und dann habe ich nichts gemacht. Und dann hatten wir aber doch nochmal die Idee, also ich und ein Freund von mir hier aus dem Nachbarort, Mensch, wir lassen uns doch mal einen Podcast machen draußen im Feld. Das haben wir dann auch 3, 4 Folgen versucht, aber das erreichte nie die Audioqualität, die ich mir so gewünscht hätte. Das war einfach zu schwierig. Also entweder nimmt man auf oder man ist draußen unterwegs. Beides zusammen war, ja, machte keinen Spaß. So haben wir das dann eingestellt. Und jetzt nach einem Jahr hatten wir uns ein neues Format ausgedacht, das es noch nicht gab für dieses Hobby. Und das läuft eigentlich für unseren Geschmack erfolgreich und wir sind da sehr mit zufrieden. Und das ist jetzt so der Hauptpodcast. Nebenbei mache ich dann noch einen lokalen Podcast hier von unserem Ort. Wir haben gerade mal 20.000 Einwohner, bei dem ich gerade extrem lernen darf, dass das gar nicht so einfach ist wie gedacht. Und dann habe ich noch so ein paar Erlebnisse, die ich als Vermieter, wir haben so ein paar Immobilien, gehabt habe, auch nochmal verpodcastet. Wobei das bald zu Ende geht, das hat halt nur beschränkten Umfang, den man da zur Verfügung hat. Aber so nur um mal so eine grobe Übersicht zu zeigen, was ich eigentlich genau mache und wie ich so ein bisschen zu diesem Podcast kam. Ja. Dann habe ich jetzt geguckt, ich finde es immer sinnlos, jetzt den 45. Interview-Podcast aufzumachen, der genauso ist wie andere. Da komme ich auch später nochmal drauf. Mir war es immer wichtig, wenn es ein Format ist, dann muss es was Neues sein. Ich habe da keine Lust, in irgendwelche Konkurrenz zu treten. Das macht keinen Sinn. Aber wenn ich sehe, Mensch, da habe ich das Gefühl, könnte man noch einen Podcast machen, den es einfach noch nicht gibt. Ja, dann versuche ich das doch einfach mal. Und so ist es heute wirklich sehr, sehr überraschend zu diesem gekommen. Was soll der genau machen? Ganz einfach. Ich habe beim ersten Mal mich überhaupt nicht vorbereiten können. Damals, 2006, 2007, da hast du selbst im Internet über Podcasts nicht wirklich was gefunden. Das muss man mal klar sagen. Da musste man sich alles so ein bisschen selber zusammen experimentieren. Aber es war natürlich auch spannend. Vor einem Jahr haben wir es dann auch ziemlich, da haben wir uns ein bisschen vorbereitet, haben dann aber auch, wie gesagt, schnell lernen müssen, dass es nicht ganz so einfach ist wie gedacht. Diesmal wollte ich mich dann noch mehr vorbereiten und habe gemerkt, es fehlt immer noch so ein Mittelding. Es gibt so ganz, ganz wenige, also nee, wenige sind es nicht mal, aber so wirklich verständlich für absolute Einsteiger umgesetzte Texte, wie man mache ich meinen Podcast, gibt es wenig in meinen Augen. Vielleicht habe ich auch nur einen übersehen. Also jetzt um Gottes Willen, nagel mich nicht drauf fest. Aber ich habe jedenfalls nichts gefunden. Oder es war so abgehoben, dass es für mich einfach zu weit war. Da fehlte mir dann der Einstieg. Dann gibt es audiomäßig was. Ja, der Lautsprecher, wer kennt den nicht? Tim Pritlove ist ja nun der ultimative Podcast, überall bekannt Mensch. Das ist ja, hat er ja auch verdient, hat er ja auch Leistung gebracht, bevor das soweit war. Aber ich habe mir seinen Lautsprecher angehört, fand den auch sehr lehrreich. Also er bringt da viele Dinge, die ich wirklich interessant fand und aus denen ich auch mir hier so das eine oder andere gezogen habe. Hab aber auch gemerkt, ja, was er da empfiehlt zum Teil, das funktioniert, wenn ich damit Geld verdienen möchte oder wenn ich viel Geld habe. Oder wenn ich ein ganz, ganz breites Publikum anspreche und eventuell über Flatter oder ähnliches Geld reinbekomme. Also es funktioniert letztendlich aber nur mit Geld. Wenn er da mal vorstellt, was er selber hat, ein Yamaha-Mischpult, in dem ich da was reinstecken kann. Ich habe mir das gleich aufgeschrieben. Ich denke, na ja, vielleicht ist das ja was. Und das soll dann 2.500 € kosten. Ja, dann ist das, wie gesagt, wenn man Geld verdienen will oder wenn man das Geld dafür hat oder extrem viel Wert auf Qualität oder was auch immer, bestimmt das Richtige. Aber das sind Summen, die ich durchaus hätte, aber bestimmt nicht in so ein Projekt investiere, das mir mit Sicherheit niemals Geld bringen wird oder wenn, dann so wenig, dass ich vielleicht die Kosten fürs Hochladen rausbekomme. Und ich habe die ganzen Lautsprecherfolgen durchgehört. Wie gesagt, habe mir da auch eine ganze Menge rausgeholt. Ist mir aber einfach zum Teil, ja, zu abgehoben ist falsch. Nee, einfach zu professionell, was er da betreibt. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann es ganz bestimmt nicht besser, aber ich kann einfach mal schildern, wie es mir so geht. Und vielleicht geht es ganz vielen so und sie hören das und können sich daraus so den einen oder anderen Tipp saugen und sehen sie, ah, so kann man es auch machen, so kostet es nicht ganz so viel. Ja, und das ist die Richtung, in der dieser Podcast so gehen soll. Ja, ich glaube, das umschreibt es ganz gut. Also so eine Mischung zwischen Beschreibung des Leidensweges zum Cachen, zum Podcasten und einer Beschreibung, was ich wo wie gelernt habe und wie ich es halt umsetze. Ich lege da keinerlei Wert drauf, dass ich das alles richtig mache, dass das die beste Variante ist, dass das irgendwas ist, sondern es ist einfach das, wie ich es umsetze. Und wie ich auf eine Qualität komme, mit der ich leben kann und offensichtlich auch ja, der ein oder andere Hörer. Aber zu den Hörerzahlen komme ich auch später nochmal, wenn ich dann mal so durchgehe. Ich werde das so einfach wirklich, ich möchte die alten Sachen dann auch nochmal nachvollziehen, dass man das so ein bisschen sieht. Fange heute auch damit an und gehe dann praktisch weiter mit dem, was nach und nach kam. Ja, das erste, was damals halt war, wie gesagt, Ende 2006, Anfang 2007, das war so ein Meizu M6. Und man konnte das halt verstehen, was der aufnimmt. Und die Qualität war auch so, dass es nicht in den Ohren wehtat. Also es gab kein Ohrenbluten, sondern man konnte schon durchaus zuhören. War aber trotzdem, ja, wie gesagt, Outdoor und Aufnahme und Wind und Knackgeräusche und hat einerseits was, weil man sozusagen draußen regelrecht mitlebt, aber ist auch schwierig. Also hat Spaß gemacht, ja, aber die Audioqualität ging so. Dann kam das zweite Problem, nachdem ich dann was aufgenommen hatte. Ich muss mal gelegentlich was trinken und ich werde das auch nicht rausschneiden. Sorry, da geht's genau los. Also da habe ich die Qualität, wo es mir eigentlich wichtiger ist, dass ihr merkt, das ist hier authentisch. Also keine Sorge, ich werde weder pupsen noch rülpsen, aber einen Schluck trinken zwischendurch, das werde ich dann nicht nachträglich rausschneiden. Für mich ist es eigentlich das, was den Podcast ausmacht. Das ist etwas, was mir bei dem Lautsprecher auffiel. Was er da produziert, ist nahezu perfekt. Aber das ist für mich dann auch nicht mehr Podcast, sondern fast schon eine Stufe höher, würde ich jetzt mal aus dieser Sicht sagen. Das ist dann schon fast Radio-like. Und ich will kein Radio machen, ich will Podcast machen. Ich will also was rübersenden, wo sie hoffentlich was mit anfangen können. Und da kann die Qualität auch mal ein bisschen eingeschränkt sein. Oder ihr hört halt mich mal schlucken. So, nachdem ich jetzt das erste aufgezeichnet hatte, kam auch gleich das erste Problem. Wie bekomme ich jetzt das Ganze ins Internet? Natürlich ist es schön, einen eigenen Server einzurichten mit eigenem RSS-Feed und alles in der eigenen Hand zu haben. Gar keine Frage, wer das machen will. Auch das ist in diesem Lautsprecher sehr, sehr schön erklärt. War aber für mich auch wieder, zum einen hatte ich keine Lust, mich mit der Technik zu beschäftigen. Also ich bin schon Programmierer und arbeite 8 Stunden am Tag, indem ich programmiere. Da habe ich abends nur bedingt Lust, mehr mit dem Computer zu machen, als ihn nur noch anzuwenden. Und daher war das für mich keine Lösung. Dann habe ich mir so Free Webspace angeguckt. Ja, da taucht dann Werbung drin auf. Das wäre noch gegangen, aber das gefiel mir auch nicht. Eine eigene Website, da hätte ich mich wieder mit Impressum rumschlagen müssen. Und also so 1000 Dinge, die nichts mit dem zu tun haben, was ich eigentlich machen möchte, nämlich senden. Also weiter geguckt. Dann gab es so 2-3 Anbieter damals und der einzige, der so ziemlich ernst zu nehmen wirkte, war Podhost. Die arbeiten oder waren damals, ich weiß nicht, die waren damals glaube ich noch nicht mit Podster zusammen, aber heute gehören sie irgendwie zu Podster. Wenn man auf die Seite kommt, dann stehen da mal News, die sind durchaus mal ein Jahr alt. Das wirkt immer so, als wenn die Seite schon tot ist. Ist sie nicht. Die ist, da wird nicht mehr viel gemacht. Das kann so sein, aber die stellt eigentlich einen ganz netten Baukasten zur Verfügung, um seine Podcasts schnell und einfach ins Netz zu kriegen, sogar noch ein bisschen zu promoten und ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Und mehr möchte ich ja auch gar nicht von bereitstellen. Da gibt es ein RSS-Feed, das ist mir wichtig. Das wird scheinbar in iTunes rübergeschossen. Ich weiß nicht mehr, ob es da ankommt, weil ich keine iTunes habe. Aber stellt mir alles zur Verfügung, was ich brauche, wenn ich einen Podcast machen, publizieren möchte. Produziert habe ich ihn ja schon. Jetzt ging es ja ums Publizieren. Produziert habe ich ihn, jetzt geht es ums Publizieren. Verdammt, danke. So, dann habe ich ihn da bereitgestellt. Und da kriegt man auch eine kleine Mini-Statistik, wie oft downgeloadet und mit ein bisschen einfachen HTML kann man auch noch was machen. Also das hat mir gut gefallen. Ja, dann war das Ganze produziert, wurde downgeloadet und die ganze Kette funktionierte. Es gab eine kleine Hörerschaft, die das offensichtlich ganz gern gehört hat, denn die waren regelmäßig dabei. Ja, so war's. 2006, 2007. Wie gesagt, letztes Jahr, 2010, haben wir dann wieder angefangen. Und siehe da, es hatte sich gar nicht so viel geändert. Natürlich wollten wir eine bessere Tonqualität haben, weil wir auch zu zweit das gemacht haben, ich und der Marco. Und da haben wir uns dann gesagt, okay, jetzt brauchen wir ein Gerät, das wirklich für Podcast geeignet ist und nicht einen einfachen MP3-Player. Wir haben zwischenzeitlich mal einmal kurz das mit so einem iPad probiert. Ja, das konnte man verstehen, aber zu zweit aufnehmen, dafür war das auch nicht wirklich geeignet. Und dann gab es damals so, da gab es ja schon, also vor einem Jahr gab es ja schon viele Podcasts, auch gerade in unserem Hobby. Und da war einfach so dieses Brot- und Buttergerät, das Zoom H2, das ich auch heute noch habe. Da nehmen wir im Moment nicht drauf auf, aber bis gestern sozusagen habe ich noch drauf aufgenommen. Das finde ich auch immer noch sehr gut. Also das hat 4 interne Mikros und da kann man schon eine Menge mitmachen. Damit haben wir aufgenommen. Wir hatten uns damals noch Spezialkopfhörer gekauft, so 3D-Kopfhörer, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Der Gassi-Pod-Tom benutzt die auch, da könnt ihr ja mal gucken. Die haben so einen 3D-Effekt rundherum. Der ist witzig und nach dem dritten Mal hatte er dann aber auch irgendwie, ja, okay, naja, war nicht das, was wir wirklich brauchten. Und wir merkten dann auch, Outdoor geht, wie gesagt, nicht. Aber die Technik hat wieder gut funktioniert. Wir hatten wieder Podhost gewählt, weil er sich beim ersten Mal schon vernünftig dargestellt hatte. Und auch da war mit Download, Upload, Kommentare, kann man auf der Seite alles relativ einfach und gut einbauen. Was gibt es da noch sozusagen? Gut, was man mit Podhost wissen muss, man kann da erstmal klein anfangen. Nachbar hat man eine Free-Version, da ist noch nicht mal Werbung drauf, aber die ist einfach nur begrenzt, monatlich auf 30 MB. Und mit 30 MB kann man schon eine gewisse Podcast-Länge hinbekommen. Wobei dann natürlich, klar, muss man die Qualität ein bisschen runterrechnen. Da muss man dann einen Kompromiss für sich treffen. Ich habe die dann halt runtergerechnet, sodass sie auf die 30 MB gerade passte. Habe mir das selber auf dem Android-Handy angehört. Und wenn ich selber das Gefühl hatte, okay, im Kopfhörer kommt genug an, um dass ich damit leben kann, dann habe ich es reingestellt. Und das funktionierte auch ganz gut. Das ist wirklich nicht viel, die 30 MB, aber für eine Folge im Monat von einer Stunde oder so hat das gereicht. Wenn jetzt die ersten stöhnen, oh Gott, eine Stunde 30 MB. Ja, die Qualität ist runtergerechnet, das ist einfach so. Aber man muss halt erstmal sehen. Also das Einzige, also ich habe meine Podcasts ja auch auf Podstar alle immer noch. Und den einzigen, wo ich tatsächlich auf 100 MB aufgebohrt habe, ist das Geocachen, weil da die Hörerschaft groß genug ist, dass ich sage, okay, da kriege ich zwar immer noch kein Geld rein, doch, ja, 3 Monate haben wir für einen Flatterklick 23 Cent bekommen. Die müssen wir noch irgendwann versaufen. Aber da sage ich mir, okay, da investiere ich dann diese, ich glaube, 3 Euro im Monat, um dann 100 MB zu haben und eine schöne Qualität zur Verfügung stellen zu können. Oder die Qualität etwas runterzuschrauben und 2 Podcasts im Monat machen zu können. So, also das sind, ich glaube, 100 MB kosten 3 Euro, 200 MB 5 Euro und das geht dann hoch bis 600 MB, ich weiß nicht ganz genau, aber das könnt ihr selber sehen, www.podhost.de, und da kann man das ja alles selber nachlesen. Aber das ist eine interessante Variante, eben weil man sich um nichts kümmern muss, außer das da hochzuladen. Gut, das heißt, jetzt habe ich mal beschrieben, wie es 2006, 2007 angefangen hat, das ist aber auch wirklich nur mal ganz kurz gehalten, um zu zeigen, ja okay, also damals gab es noch nichts. Dann, wie gesagt, jetzt gibt es das H2. Mittlerweile ist es wohl H2N und H4 oder was es da alles gibt. Aber diese Zoom-Geräte sind so für einfache, schnelle Aufnahmen. Also ich finde sie gut und ich finde die Qualität, die da rauskommt, auch gut. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass ganz, ganz, ganz, ganz vorne steht der Inhalt des Podcasts. Und dann kommt natürlich die Qualität. Das muss hörbar sein. Und wenn es dann noch ohne, dass man Atemgeräusche hört, ist, dann ist das toll, aber für mich nicht der Qualitätsfaktor. Also ich kann auch mal ein Atmen hören im Podcast, wenn der mir dafür eine tolle Geschichte erzählt, dann finde ich das okay. Ja, ich glaube, für einen Einstieg, jetzt sind wir gleich bei 20 Minuten, soll es das mal gewesen sein. Vielleicht noch zum Abschluss die Info. Das war jetzt mal meine persönlich erste Podcast-Aufnahme mit einem Boss BR-800. An dem habe ich lange geschluckt, bis ich mich für den entschieden habe. Den aber von dem Haus Thomann empfohlen bekommen, die eigentlich sehr bekannt sind, so in der Musikerszene wohl. Und das Gerät kommt wohl am dichtesten an das ran, was für einen Podcast sinnvoll ist. Denn man muss eins echt immer noch sehen, für Podcasts, dieses Format an sich, also Audio, Sprache, dünn das Angebot. Also da gibt es nicht wirklich viele Geräte. Und da muss man dann schon sich was überlegen, was man macht. Und genau das ist es, wo ich mal so nach und nach drauf eingehen möchte. Also mein Know-how ist sehr gering, das ist einfach so. Ich habe so ein paar Sachen gelernt und die möchte ich halt jetzt nach und nach einfließen lassen. Und dann könnt ihr euch die anhören, könnt euch freuen, dass ihr schon weiter seid oder dass ihr das vielleicht noch nicht wusstet. Oder einfach da sitzen und sagen, ja, das Leiden habe ich auch durchgemacht. Oder ihr findet ihn einfach so doof und hört ihn nicht. Das kann natürlich auch passieren. Okay. Ja, habe ich noch was zu sagen? Nö, ich hoffe, das war einigermaßen Einstieg. Wie gesagt, seht das mehr als Teaser. Und ab der nächsten Folge versuche ich das auch so ein bisschen aufzubauen, dass man da einen gewissen Lerneffekt hat. Und dann schauen wir mal, wie es bei euch so ankommt. Das kann ich dann ja wieder auf Podstar gut sehen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn irgendwas noch nicht stimmt, glaubt mir, dieses Handbuch von dem BR-800 hat Augen. Blick mal. Ist ja nicht nur das Handbuch, da ist ja auch noch ein Mikrobar, ein Tischständer und Kabel und ich glaube gar nicht, was man alles kaufen kann. 180 Seiten. Das heißt, das werde ich durchlesen. Wenn ich das dann durchgelesen und begriffen habe, dann wird die Qualität bestimmt ganz, ganz viel besser noch. Oder auch nicht, weil ich es nicht geschnallt habe. Ich weiß es nicht. Ja, von daher vielen Dank nochmal und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann.